Wir kommen jetzt zum allerletzten Stück für heute Abend. Gut, also voraussichtlich das letzte Stück. Dafür haben wir uns ein Stück ausgesucht, was wir also sehr, sehr gerne spielen, auch heute noch, nach dem 1000. Gig. Ich glaube, euch gefällt es auch gut. Drumsprayer!